vergehen. Vom Krieg in den Frieden, vom Frieden zum Krieg. Der Sonne Gesetz bleibt bestehen. Das Gesetz des Schwertes, der Kampf für deine Art. Das Leben ist voll Schönheit, doch unbarmherzig hart. Vom Frieden zum Krieg, jetzt ruht still der Teutonenwut. Es kommen neue Feinde, es kommt neuer Kampf. Im germanischen Raum, germanisches Blut. Unser Leben für die Freiheit, für das Volk des Wodan. Für die blauäugigen Kinder, die Frauen mit blonden Haaren. Unser Leben für die Freiheit.